Antenne Koblenz. Unser Wetter an Rhein und Mosel. Wird Ihnen präsentiert von Lotto 6 aus 49. Der Traditionslotterie seit über 60 Jahren. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos unter lotto.de. Wir starten unsere neue Woche mit Sonne und Wolken gemischt. Ganz, ganz harmlos bei 25 Grad in der Spitze. Allerdings kommen auch die Gewitter zurück zu uns in die Region. Ab dem Nachmittag soll und kann es dann teilweise wieder Starkregen und Hagel hier im Neuwiederbecken geben. Das alles zwischen 15 und 19 Uhr rechnet dann der Deutsche Wetterdienst eben mit den Unwettern hier bei uns in der Region. Aktuelle Werte ganz verträglich. Koblenz auf Münzplatz 13 Grad, bei euch in Ordnung. An der Burg Wernersheck auch 13. Neuwied am Rheinufer gemessen gerade 12 Grad. Es ist 6 Uhr. Alles, was jetzt aus Koblenz, Deutschland und der Welt wichtig ist. Hier sind die Antenne Koblenz Nachrichten. Mit Daniel Driller, guten Morgen. Heute startet der Verkauf des ersten 9-Euro-Tickets. Einen Monat lang können wir damit alle Busse und Bahnen im deutschen Nahverkehr nutzen. Das günstige Ticket ist eine Reaktion der Bundesregierung auf die gestiegenen Spritpreise. Das 9-Euro-Ticket wird für die Monate Juni bis August angeboten. Der Präsident des Weltwirtschaftsforums Brands hat eine international koordinierte Wiederaufbauhilfe für die Ukraine gefordert. Der Süddeutschen Zeitung sagte er, wir brauchen einen Marshallplan für die Ukraine. Mit ihm hatten die USA nach dem Zweiten Weltkrieg den Wiederaufbau in Westeuropa mit Milliardensummen unterstützt. Brands betonte, auch ohne Friedensabkommen müsse bereits am Wiederaufbau des Landes gearbeitet werden, zumindest in den Gebieten, die unter der Kontrolle der Ukrainer seien. Nach dem Bekanntwerden erster Fälle von Affenpocken in Deutschland werden Forderungen nach einem gemeinsamen Vorgehen der Europäischen Union laut. Der CDU-Gesundheitspolitiker Sorge sagte gegenüber Welt, Bundesgesundheitsminister Lauterbach und das Robert-Koch-Institut müssten das Geschehen aufmerksam beobachten und die Informationen aus verschiedenen Ländern zu einem Lagebild zusammenfügen. Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Ullmann verlangte eine gemeinsame europäische Reaktion. In der Fußball-Bundesliga entscheidet sich heute, ob der HSV oder Hertha nächste Saison in der ersten Liga spielen. Beide Teams treffen im Relegationsrückspiel aufeinander. Das Hinspiel hatte der Hamburger SV mit 1:0 gewonnen. Um in Liga 1 zu bleiben, muss Hertha mit mindestens 2 Toren Vorsprung gewinnen. Bei einem Tor gibt es Verlängerung. Und jetzt das Neueste aus unserer Region. Mit Amina El-Jamai, guten Morgen. In den frühen Morgenstunden ist es am Samstag zu einem Wohnungsbrand in Horchheim gekommen. Der Freiwilligen Feuerwehr ist es gelungen, 3 Personen unverletzt aus dem Mehrfamilienhaus zu retten. Anschließend konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Schneller, aktueller. Antenne Koblenz Verkehr. 6 Uhr und ganz genau 2 Minuten, liebe Autofahrer. Wir schauen zu euch rauf auf die Straßen. Gerade ist noch nichts los, keine Gefahrenstellen oder Staus gesehen. Und das darf auch gerne so bleiben. Ich wünsche, wo es geht, gute und sichere Fahrt rein in diesen Montag. Die Flitzerblitzer. Nö, auch da noch entspannt, keine Blitzer entdeckt aktuell. Doch, wobei, ich erzähl schon wieder Mist, Amina. Auf der B9 steht er doch immer noch. Echt? Der Bruno steht immer noch, der kleine Blitzeranhänger auf der den B9. Den habe ich heute Morgen gar nicht gesehen. Ja, vielleicht hat er dich geblitzt. Statt einwärts, bitte nicht schneller als 100 fahren. Da steht unser Blitzerfreund Bruno, ein Blitzanhänger. Sehr gut getarnt auf der rechten Seite, hinter dem Möbelhaus, hinter dem schwedischen Möbelhaus steht er direkt. Und heißt quasi alle willkommen, die in Koblenz reinfahren möchten. Wenn ihr auch Blitzerstauseunfälle sehen solltet, jederzeit Bescheid sagen und petzen, immer über die Antenne Koblenz Hotline. Das ist die 0261 988 2099. Vom Aufstehen bis 10. Guten Morgen Koblenz, die Morning Show. Mensch, schön, Montag, guten Morgen. Guten Morgen. Auch hier von Amina El-Jamai. Ja, und von Tim Reimann, wir hier gerade frisch im Studio angekommen. Frisch sind wir, oder? Mhm. Soweit? Ja. Hast du gerade gehört, der Daniel hat gesagt, heute das 9-Euro-Ticket. Ja. Der Verkauf startet sozusagen. Bei uns in Koblenz hat uns unser Oberbürgermeister David Langner auch bestätigt, gibt es das auch zu kaufen und wir können damit auch hier bei uns in der Region fahren. Das Ganze zwar erst in einem Monat quasi dann wirklich einsetzbar und einlösbar, aber ab heute ist das quasi auch zu kaufen hier bei uns in Koblenz. Freuen wir uns drauf. Machen wir auf jeden Fall mit. Jetzt erstmal Musik zum Rauskommen und zum Äuglein öffnen. Mit Rockwell und Somebody's Watching Me. Mhm. Euch beim Aufstehen gucken wir zu, dass es auch alles seinen Weg geht. Und jetzt erstmal neue Musik von Camila Cabello zusammen mit Ed Sheeran. Bam, bam. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Die Morning Show auf Antenne Koblenz. Präsentiert von der neuen Ford Flatrate Plus. Jetzt einfach sorgenfrei fortfahren bei Ford Store Förster in Koblenz. Antenne Koblenz, der Supermix. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see it love. Hier ist Antenne Koblenz um 6 Uhr und 7 Minuten mit Rockball und Somebody's Watching Me. I work from 9 to 5. Hey, hell, I pay the price. All I want is to be left alone. Antenne Koblenz, der Supermix. Die besten Veranstaltungen an Rhein und Mosel. Mit Sarah Hofmann, hi. Der Vatertag steht vor der Tür und vielerorts fragt man sich jetzt, was soll ich ihm denn jetzt eigentlich schenken? Aber keine Sorge, genau für euch habe ich folgende Tipps. Wie wäre es zum Beispiel mit einem selbstgemischten Grillgewürz im Glas? Immerhin ist bald Sommer und damit startet langsam auch die Grillsaison. Natürlich könnt ihr da auch kreativ werden, ansonsten einfach Salz, Paprikapulver, Pfeffer, Knoblauch und Chilischoten mischen und schon wird das Fleisch richtig lecker. Da aber nicht alle Väter gerne grillen, müssen so manche Kinder eben auch tiefer in die Trickkiste greifen. Das Stichwort dafür ist Kiste. Egal ob Bier oder kleine Weinflaschen, Süßigkeiten oder Gutscheine, das alles macht sich richtig gut in einer Papa-Toolbox und mit etwas Deko wird die ohne großen Aufwand zu einer richtig schönen Überraschung. Wer es eher nützlich mag, kann aber auch mal überlegen, Alltagsgegenstände aufzupäppeln. Ein neuer Hammer ist zum Beispiel etwas langweilig, aber mit bunten Fingerabdrücken und einem netten Spruch auf dem Stiel wird er direkt zum Hingucker. Dasselbe kann man übrigens auch mit Kaffeetassen, Gläsern, Bierflaschen oder anderem machen. Und egal, was ihr euren Vätern bastelt, wir wünschen euch wie immer eine schöne Woche. Viel Spaß wünscht Antenne Koblenz, der Supermix. Greatest Hits und das Beste von heute. Gonna be la la la la la la lonely. Oh, I should be the happiest woman ever alive, but right now I don't feel like it. Though I just wanna die. I got some wheels, got those deals, got those credit cards, but all those feels they ain't real and it's been hitting hard. Everywhere I finally made my mama proud. Don't worry, I'll be taking care. Change my hair, change my clothes, no matter what I do. There's always one more bitch that's giving me an attitude. Oh, no, no, no, oh, no, oh, when I'm on the road. Oh, no, no, no, oh, no, oh, I feel so alone. Is it 96 gleich noch. Agapa und Danny mit Bittersweet Symphony. Zusammen Emily Roberts im Remix. Das habe ich unter anderem auch Bruno Mars mit 24K Magic. Alles in unter 3,5 Minuten. Schönen guten Morgen, kommt gut in diesen Montag rein. Der 23. Mai 2022. 6 Uhr und jetzt 20, 10 vor halb 7 haben wir's. Die Uhrzeit powered by Kanal Wambach. Wir sind rund um die Uhr im Einsatz. Kanal-wambach.de. Perfekt ausgestattet für laue Sommernächte. Ab heute bei Lidl. Edle Bettwaren aus leichtem Baumwollchambray. Bettwäsche ab 14,99 Euro und Spannbettlaken ab 7,99 Euro. Entdecke diese und weitere Artikel für deinen Schlafkomfort in der Filiale und im Lidl-Onlineshop. Lidl lohnt sich. Hanko Hammerwochen. Kaufen Sie Ihren Gebrauchtwagen bei Hanko in Koblenz. Du liebst Momi? Du kriegst Momi. Momi bei Kaufland. Tolle Angebote von Montag bis Mittwoch. Zum Beispiel Ferrero Duplo. Die 182 Gramm Packung für je 1,49. Und marokkanische Mini-Roma-Tomaten. Klasse 1. Der 500 Gramm Eimer für nur 1,79. Dies und vieles mehr nur bei Kaufland. Kaufen Sie bei Hanko in Koblenz. Auf die Scheine, fertig, los! Bei Rewe geht Scheine für Vereine in die dritte Runde. Pro 15 Euro Einkaufswert jetzt ein Vereinschein sichern und Sportvereine unterstützen. Mit Matten, Toren, Bällen, Sporttaschen. Gemeinsam für unsere Sportvereine. Rewe, dein Markt. Die größten internationalen Stars der Musikszene bei den Legends VIP Garden Summer Concerts 2022. Genießen Sie Bryan Adams vor der romantischen Kulisse des Mittelmeers und unter dem traumhaften Sternenhimmel Mallorcas. So nah waren sie ihrem Lieblingskünstler noch nie. Jetzt Tickets reservieren. Alle Infos auf unserer Homepage antenne-koblenz.de. Don't dream to be a legend, be one. 9 to 5. Oder flexibel. Immer hart am Limit. Oder mit Respekt. Fehler werden nicht gemacht. Oder mit Vertrauen. Wer gestaltet eigentlich die Arbeitswelt im Unternehmen von morgen? Das bist du. Erfahre alles Neue rund um die Themen People, Transformation, Innovation auf der Corporate Convention in Frankfurt-Offenbach. Am 31. Mai und 1. Juni. Sichere dir jetzt dein Ticket auf convention22.de. Du träumst von einer Kreuzfahrt, von blauem Meer und von besten Preisen. Auf nach AIDA. Jetzt unsere aktuellen Angebote buchen. 7 Tage schon ab 699 Euro pro Person. Alle Infos im Reisebüro und auf aida.de. Gestalte die Arbeitswelt von morgen. Corporate Convention am 31. Mai und 1. Juni. Sichere dir jetzt dein Ticket auf convention22.de. So bunt wie ihr. Die neuen Coca-Cola-Gläser von McDonald's. Jetzt in 5 bunten Farben und 5 einzigartigen Formen. Nur für kurze Zeit ein Glas gratis zum Mac-Menü und Frühstücksmenü. Nicht zum Mac-Menü Small, nur solange der Vorrat reicht. Das Warten hat ein Ende. Es ist soweit. Endlich heißt es wieder Rock am Ring. Vom 3. bis 5. Juni auf dem Nürburgring. Erlebt live Green Day. Vollbeat, Materia. Oh mein Gott, dieser Himmel. Wie komm ich da bloß rein? Billy Talent. Bullet for my Valentine und viele weitere Top-Acts. Rock am Ring vom 3. bis 5. Juni auf dem Nürburgring. Tickets unter rock-am-ring.com oder auf eventim.de. Weiter geht's mit Greatest Hits und dem Besten von heute. Symphony, this life. Try to make ends meet. You're a slave to money, then you die. I'll take you down the only road I've ever been down. You know the one that takes you to the places where all the veins meet, yeah. No change, I can change, I can change, I can change. But I'm here in my mold, I am here in my mold. But I'm a million different people from one day to the next. I can't change my mold, no, no, no, no, no. 'Cause it's a bittersweet symphony, this life. 'Cause it's a bittersweet symphony, this Uhr und 27 Minuten. Hier ist Antenne Koblenz. Gleich die Nachrichten aus der Region, direkt nach Bruno Mars. Wird Ihnen präsentiert von Lotto 6 aus 49, der Traditionslotterie seit über 60 Jahren. Spielteilnahme ab 18, Glücksspiel kann süchtig machen. Infos unter lotto.de. Für all die Menschen, die dachten, yay, das Gewitter ist jetzt endlich durch, ist es leider noch nicht. Wir starten unsere neue Woche zwar mit Sonne und Wolken gemischt, ganz harmlos bei 25 Grad in der Spitze. Allerdings kommen die Gewitter zurück zu uns hier in die Region. Ab dem Nachmittag soll und kann es teilweise wieder Starkregen und Hagel hier im Neuwiederbecken geben. Zwischen 15 und 19 Uhr rechnet der Deutsche Wetterdienst dann mit den Unwettern hier bei uns in der Region. Wir schauen auf den Antenne Koblenz 3-Tage-Trend. Die Unwetterfronten, die lassen wir dann endlich mal hinter uns. Die nächsten Tage bleibt es noch windig und die Temperaturen, die sinken so ein bisschen. Dafür gibt es aber Sonnenschein bei Werten zwischen 20 und 23 Grad. Es ist 6:30. Hier sind die Antenne Koblenz Nachrichten mit dem Wichtigsten aus unserer Region. Im Studio Amina El-Jamai, guten Morgen. Im Zuge des Unwetters am Freitag ist es zu einer Vielzahl von erheblichen Beschädigungen gekommen. Wie die Polizei Koblenz berichtet, waren vor allem die Dienstgebiete Neuwied und Andernach davon betroffen. Durch Hagelkörner mit einem Durchmesser von 5 cm wurden mindestens mehrere Dutzend Pkw beschädigt. Teilweise sind Scheiben während der Fahrt eingeschlagen worden. Ebenso ist es zu Wasserschäden in Gebäuden gekommen. Die B49 zwischen Lahnstein und Montabaur war zudem durch umgestürzte Bäume, die auf der Fahrbahn lagen, über Stunden gesperrt. Im Westerwaldkreis ist ein Mann an einem Stromschlag gestorben, da er den unter Wasser stehenden Keller versuchte zu betreten. Auch heute sind in Neuwied und Koblenz wieder schwere Unwetter vom Deutschen Wetterdienst gemeldet worden. Am Samstag hat sich ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Horchheim ereignet. Wie die Feuerwehr Koblenz berichtet, ist aus noch ungeklärter Ursache das Feuer in der Nacht ausgebrochen. Durch die Freiwillige Feuerwehr konnten 3 Personen unverletzt aus dem Gebäude gerettet werden. Im Anschluss wurde der Brand schnell unter Kontrolle gebracht. Neben der Freiwilligen Feuerwehr waren auch die Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz. Ab kommenden Monat ist bundesweit das sogenannte 9-Euro-Ticket erhältlich. Im Zuge dessen appelliert Landrat Alexander Saftig in einer Pressemitteilung dazu, sich bei der Gelegenheit mit dem ÖPNV vertraut zu machen. So könnten Autofahrer sich ein Bild von dem ausgebauten Angebot im Landkreis machen, heißt es. Seit dem Start des überarbeiteten Konzepts im Dezember besteht das Main-Koblenzer ÖPNV-Netz aus mehr als 60 Linien. Dankeschön, Amina. Schneller, aktueller. Antenne Koblenz Verkehr. 6:33 Uhr. Der Blick zu euch rauf auf die Straßen. Gerade ist nichts los, keine Gefahrenstellen oder Staus gesehen. Ich wünsche, wo es geht, gute und sichere Fahrt in diesen Montagmorgen. Die Flitzerblitzer. Habe ich aktuell auch noch keine für euch entdeckt, aber Kontrollen hat die Stadt Koblenz angekündigt. Und zwar auf der Kartause oder auch im Rauntal. Da kann es immer mal wieder blitzgefährlich werden. Blitzgefährlich ist es aber auch auf der B9 stadteinwärts. Gerade dran vorbeigefahren, muss ich euch erzählen. Der Blitzer Bruno steht wieder da, der kleine Blitzeranhänger. Blitz bei Tempo 100 maximal. Und der steht ganz kurz nach dem schwedischen Möbelhaus, wenn er in Richtung Koblenz reinfahrt. Wenn ihr noch einen gesehen habt, 0261 98 8 2099. Jederzeit. Vom Aufstehen bis 10. Guten Morgen, Koblenz. Die Morning Show. 6:34 Uhr. Unsere Amina in den Nachrichten ist auch noch guten im Studio. Morgen. Hallo, schönen guten Morgen. Wir müssen gleich mal sprechen über das Thema Hexenhaare. Das sind ja so unbeliebte Haare, die irgendwo wachsen, wo sie eigentlich gar nicht hingehören. Aber wo und warum und wieso und weshalb das so ist, dass ganz diese komische Sache. Dinger da und da rauskommen und die man sich dann so rauszupfen muss mit einer. Vor allem, die wachsen so lange und du bemerkst die einfach nicht. Die sind dann einfach da. Und warum die da sind, das klären wir gleich. Wo kommen die Hexenhaare eigentlich her? Könnt ihr euch auch schon mal überlegen. Gleich bis in der neuen Folge Timmes Wissen. Nach Alanis Morissette mit Iconic, Ironic und jetzt erstmal Gail und ABCDEF und U. Antenne Koblenz, der Supermix. Jetzt als App laden und weltweit hören. Willkommen zu Hause. Broke down car and the things you call art. Forget you, any friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all get lost. I swear I meant to mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue when you started. Now you're texting all my friends, asking questions. They never even liked you in the first place. Dated a girl that I hate for the attention. She only made it 2 days, what a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the worst ways. I was into you, but I'm over it now. And I was trying to be nice, but nothing's getting through, so let me spell. Yeah. things you call, I forget you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you cannot get lost. Aufstehen macht wieder Spaß. Guten Morgen, Koblenz. Die Morning Show mit Tim Reimann. Antenne Koblenz. Der Supermix. Greatest Hits und das Beste von heute. An old man turned 98. You won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon 2 minutes too late. And isn't it ironic? Koblenz, der Supermix. Tim, willst's wissen? Hexenhaare. Woher kommen sie? Warum sind sie da? Und warum wachsen sie auch immer wieder nach? Sarah, ich brauche darauf eine Antwort, bitte. Woher kommt eigentlich dieses eine dunkle, borstige Haar am Kinn, das andauernd wieder zurückkommt? Besonders Frauen kennen das Problem. Ein Bart haben sie zwar nicht, aber dafür wächst vielen ein sogenanntes Hexenhaar. Und das möchte einfach nicht weggehen, egal wie oft man es auch entfernt. Schlimm ist es zwar nicht, wirft aber dennoch ein paar Fragen auf. Warum wächst es zum Beispiel immer an derselben Stelle? Gründe dafür können verschiedene sein, bei den meisten liegt es aber wahrscheinlich an einem Testosteronüberschuss. Besonders das Kinn ist aus irgendeinem Grund nämlich besonders anfällig für hormonelle Veränderungen oder auch Schwankungen und damit der perfekte Ort für den Körper, um genau solche Überschüsse anzuzeigen. Es wächst also auch nicht jedes Mal an der genau selben Stelle, sondern an einer ähnlichen. Aber auch wenn das vielen Frauen unangenehm ist, können Ärzte beruhigen. Davon betroffen sind nämlich tatsächlich ein Großteil der Frauen. Koblenz wissen. Immer auf Antenne Koblenz. Der Supermix. Greatest Hits und das Beste von heute. I'm Jetzt mal Klartext. Lieferzeiten für einen modernen Plug-in-Hybrid? Aktuell der Wahnsinn. Vom Umweltbonus wollen wir gar nicht reden. Ob man den dann 2022 noch bekommt? Das reinste Glücksspiel. Schluss damit. Bei Ford gibt es jetzt die Ford Umweltbonus-Garantie. Das heißt, den Ford Kuga Plug-in-Hybrid bestellen, 2022 einsteigen und bis zu 6.750 Euro Umweltbonus sichern. Klingt besser, oder? Mehr Informationen auf Ford.de. Ford. Bereit für morgen. Oh nein, Abfluss zu! Kanal Wambach kommt im Nu. Wir sind die Feuerwehr vom Kanal. Kanal Wambach, Ihr Partner für Rohrreinigung und Abflussprobleme. Ganzjährig 24 Stunden Notdienst. Kanal Wambach. Telefon Koblenz 126 37. Samsung schenkt euch die Mehrwertsteuer auf viele Samsung Galaxy Produkte. Zum Beispiel auf das Samsung Galaxy A33 5G mit 128 GB Speicher. Nach Abzug für nur noch 309,24 Euro. Saturn, du kannst mehr. Lebe Hybrid, fahre Panda Hybrid. Der Fiat Panda Hybrid, inklusive Klimaanlage und sofort verfügbar. Jetzt ab sensationellen 69 Euro im Monat finanzieren. Der Fiat Panda Hybrid, das perfekte Citycar zum sofort losfahren. Details beim teilnehmenden Fiat-Partner. Renault. Tom, meine Eltern haben nochmal gefragt, was du beruflich machst. Was hast du ihnen gesagt? Ich hab's mit Motor versucht, mit Hybrid. Renault, ich hab dann gesagt, dass du es ihnen einfach erklärst. Renault E-Tech Hybrid-Technologie. Schwer zu erklären, leicht zu verstehen. Sie müssen nur einsteigen. Entdecken Sie zum Beispiel den Renault Arkana E-Tech Hybrid. Jetzt bei einer Probefahrt. Juli ist es soweit. Mitten in der Natur steigt dein Outstanding Food Rock Open Air Wochenende. Die TV-Köche Ralf Zacherl, Ralf Jakumeit, Peter und Martin Schaaf feiern gemeinsam zwei Tage mit euch ein noch nie dagewesenes Steinbruch-Spektakel. Viele Live-Bands, Winzer, Barkeeper, Biersommeliers und über 20 Köche an ihren Grills und Barbecue-Smokern. Tagsüber könnt ihr Workshops, Tastings, Fun-Action erleben oder einfach nur chillen und die Natur genießen. Food Rock, das Outdoor-Event des Jahres. Vom 8. bis 10. Juli im Steinbruch Krickenbach. Sichere dir eines der limitierten 500 Tickets unter foodrockfestival.de. Rette Lebensmittel und spare. Im Höfer 2 in der Lörrstraße in Koblenz bekommst du Brot und Süßes von gestern. Und das zum halben Preis. Weil es uns nicht egal ist, was mit Lebensmitteln passiert. Höfer 2, die zweite Chance für Brot und Süßes von gestern. Liebes Team, wir werden die digitale Transformation grandios gemeistert haben. Stadler wird die Finanzabteilung zum unverzichtbaren strategischen Partner entwickelt haben. Miller wird unsere IT leistungsfähiger und sicherer gemacht haben werden. Und ich werde über unsere Nachhaltigkeitsstrategie in Davos die Keynote gehalten haben werden. Glauben Sie an Ihre Zukunft und erfahren Sie jetzt mehr auf pwc.de. 1972. Das waren noch Zeiten. Deutschland wurde erstmalig Europameister. Telefone hatten eine Wählscheibe. Schlaghosen waren der Trend. Und Nissan startete in Deutschland durch. Feiern Sie mit uns 50 Jahre Nissan in Deutschland und leasen Sie sorgenfrei den Nissan Qashqai schon ab 189 Euro monatlich, inklusive Garantieverlängerung und Service bei Ihrem teilnehmenden Nissan-Händler. Geht's weiter. Hier ist Antenne Koblenz, der Supermix. I should run away, but stay, stay, stay. You make it hard for me to love you. The way you break is when you lose control. I know you need me to come over. The way I feel, the need to heal your soul. You know you screw, screw, screw me up, but I still fall hard for your love. And I know this isn't right, it's a feeling I can't fight. Oh, I know, no, no, oh, I should run away, but I stay, stay, stay. I should run away, but I stay, stay, stay. You know. stay. Und 55 Minuten. Guten Morgen, hier ist Antenne Koblenz. Gleich die Nachrichten aus Deutschland und der Welt. Davor packe ich uns ein. Liam Payne und Rita Ora zusammen For You. Breaking for a lifetime for you.